Und der erste Titel des Concerto Bavarese, ja, der beschreibt vielleicht die Stimmung um diese Uhrzeit ganz gut. Zwischen Tag und Traum, so hat Christoph Wünsch sein Streichquartett genannt. Er spielt das Novalis-Quartett mit Jürgen Schwab und Cornelia Schwab Violine, Carsten Dobers Viola und am Cello Klaus Kemper. Thank you. Das Quartett Zwischen Tag und Traum von Christoph Wünsch war der Auftakt zum heutigen Concerto Bavarese, musiziert vom Novalis Quartett. Von Elke Tober-Vogt ist das nächste Werk ihre Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester. Es spielt die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Weder. Thank you. Die Orchestersuite Nummer 2 für Streichorchester von Elke Tobervogt, gespielt von den Thüringer Symphonikern Saalfeld Rudolstadt unter der Leitung von Oliver Wieder. Und jetzt Kammermusik im Concerto Bavarese, und zwar von Herbert Fromm, seine Sonate in G für Violine und Klavier mit Kolja Lessing Violine und Rainer Klaas am Flügel. Thank you. Thank you. Thank you. Der Geiger Kolja Lessing und der Pianist Rainer Klaas mit der Sonata in G von Herbert Fromm. Jetzt Vokalmusik mit dem Musiker Viva Chor Bamberg unter der Leitung von Fritz Braun. Der Spinnerin-Nachtlied für Chor a cappella, und da hat sich Rudolf Rudin einen Text von Clemens von Brentano vorgenommen. Der Spinnerin Nachtlied nach Texten von Clemens von Brentano, komponiert von Rudolf Rudin und gesungen vom Musiker Viva Chor Bamberg unter der Leitung von Fritz Braun. Das nächste Werk, das ist für Bassflöte und Zuspielband und stammt von Wilfried Jentsch, seine Paysage. Die Bassflöte, die spielt Karl Schicker und das Werk, das wurde komponiert im Auftrag der Groupe de Musique Expérimentale de Bourg für das Bourg-Festival 1989.

Thank you. Die Paysage für Bassflöte und Zuspielband von Winfried Jentsch. Die Flöte hat gespielt Karl Schicker. Hier im Concerto Bavarese jetzt das Streichquartett von Hans Köth. Und er ist auch selbst Musiker an der zweiten Geige. Die erste Geige spielt Werner Jahns. An der Viola hören wir Franz Seifert und am Cello Georg Labude. Thank you. Thank you. Das Streichquartett von Hans Köth, und Hans Köth hat diese Aufnahme auch selbst mitgespielt an der zweiten Geige. Erste Geige Werner Jahns, Viola Franz Seifert und am Cello Georg Labutte. Zu Ende geht das Concerto Bavarese heute mit Musik von Carola Obermüller, geboren 1977. Untergegangen der Mond, sapfische Strophen für Countertenor und Ensemble. Und wir hören den Countertenor Kai Wessel zusammen mit dem Ensemble Musikfabrik. Thank you. Untergegangen der Mond, sapfische Strophen für Countertenor und Ensemble von Carola Obermüller, gesungen von Kai Wessel zusammen mit dem Ensemble Musikfabrik.